schwarz, kleines armes Herz, funkle durch die Nacht. Ich seh das Wild, du siehst mich wild, und ich hüte den Verdacht. Du schläfst, du schläfst, du schläfst mit den Toten. Du schläfst, du schläfst, schlafen ist hier verboten. Schlafen ist hier verboten. Es ist die Zeit, die uns nicht heilt. Die Adern wollen uns nicht verstehen. Wir drehen am Rad, du fällst zu hart. Und niemand macht das ungeschehen. Du schläfst, du schläfst, du schläfst mit den Toten. Du schläfst, schlaf.